طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، willkommen zu der vierten Sitzung zu Kitab al-Tawhid. Und der, wie wir am Anfang gesagt haben, erwähnt der Autor dieses Buches einige Verse jetzt, die den Tawhid bestätigen. Einige Verse, aus denen man den Tawhid lernt. Allah subhanahu wa ta'ala, der vierte Vers, den er anführt, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Nisa auf der Seite 84 im Vers 36 sagt er: وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Und dient Allah und gesellt ihn nichts bei. وَبِالْوَارِدَيْنِ إِحْسَانًا. Und zu den Eltern sollt ihr gütig sein. وَبِذِ الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Dem verwandten Nachbarn, dem fremden Nachbarn, dem Gefährten zur Seite, dem Sohn des Weges und denen, die eure rechte Hand besitzt. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist. Naam. Die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, also das heißt, und gesellt ihm nichts bei, und die Aussage vorher, und dient Allah, ist genau die Aussage von la ilaha illallah, genau die gleiche. Denn und dient Allah bedeutet illallah, außer Allah. Also dient niemandem außer Allah, das ist illallah. Und gesellt ihm nichts bei, ist der erste Teil, la ilaha. Und deswegen ist, und dient Allah und gesellt ihm nichts bei, genau das gleiche und bedeutet genau das gleiche wie La ilaha illallah. No. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala Shay'a, nichts, ist in der arabischen Sprache unbestimmt. Also ist unbestimmt im Arabischen und umfasst somit alle Dinge. Umfasst somit alle Dinge. Also wir dürfen nichts Allah subhanahu wa ta'ala beigesellen und umfasst sowohl die Propheten als auch die Engel, als auch die Awliya, das ist der Plural von Wali, die nahestehenden Allahs, und überhaupt keine Angelegenheit dieses Lebens. Deswegen sollen wir nicht diese Dunya, dieses Diesseits zu einem Teilhabe machen bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Mensch, wenn er dieses Leben immer zu seinem Ziel setzt, oder wenn der Mensch immer nur nach diesem Leben strebt, dann ist er ein Diener von diesem Leben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte in einem Hadith, der ist bei Bukhari, er sagte: Ta'isa 'abdu ad-dinar wad-dirham wal-khamisa wal-qatifa wal-khamisa. Das heißt, unglücklich ist der Diener des Dinar, der Sklave des Dinar. Dinar ist die damalige Währung, Dinar und Dirham. Also unglücklich oder unglücklich sei der Diener des Dinar und der Diener des Dirham. Wal-Qatifa. Al-Qatifa ist ein Kleid mit Samt, der Diener des Kleides mit Samt. Also jemand, der immer nur nach solchen Sachen strebt. Und Abdul Khamisa. Al-Khamisa ist ein Kleid, was ich gefunden habe, es ist ein Kleid, das kariert ist. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, das heißt, und zu den Eltern sollt ihr gütig sein, diesen Vers Teil haben wir beim letzten Mal besprochen, als es um den Vers von Surat al-Isra ging. وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ. Und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen, den Armen sollen wir auch gütig sein. Das ist mit dem Vers gemeint. Sollen wir auch gütig sein. Und die Verwandten sind diejenigen, die bei denen man bis zum vierten Großvater denselben Großvater hat. Also dann wäre er noch ein Verwandter von dir. Also der erste Großvater ist der normale, dann der Urgroßvater, dann der Ururgroßvater, dann der Ururgroßvater. Das ist der vierte Großvater. Wenn man bis dahin mit Menschen verwandt ist, durch diesen Urgroßvater, dann ist man verwandt mit ihnen. No. Bis zu diesem also bis zu dieser Dimension ist man angehalten worden von Allah subhanahu wa ta'ala, ihnen gegenüber gütig zu sein. Yatama auf Arabisch ist der Plural von Yatim, und Yatim bedeutet das Waisenkind, und ein Waise im Islam ist jemand, der dessen Vater gestorben ist, und man, wenn dieses Kind noch nicht einmal das Reifenalter erreicht hat. Also wenn das Kind noch nicht einmal die Pubertät erreicht hat, dann, was heißt die Pubertät erreicht hat? Also das islamische Reifealter erreicht hat und sein Vater ist gestorben, dann ist er ein Yatim. Aber natürlich nur so lange, bis er sein Reifenalter erreicht, dann ist er kein Yatim mehr. Und die Armen sind diejenigen Menschen, die nicht das nötige Geld haben, und deswegen hat die Armut sie umhüllt, und die Fuqaha unterscheiden dann nochmal zwischen dem Miskin und dem Faqir. Der eine ist der Arme, der Faqir, und der Miskin ist der Bedürftige, wie dem auch sei. In diesem Vers sind beide damit gemeint. Ibn al-Sabil ist im Deutschen heißt dem Sohn des Weges. Der Sohn des Weges ist, ein Reisender, der unterwegs ist ihm sein Reiseproviant ausgegangen, beziehungsweise sein Vermögen, das er dabei gehabt hat, um zu reisen. Und jetzt ist er stecken geblieben in einer Ortschaft und kann nicht mehr weiter reisen, weil er nicht mehr das nötige Geld dazu hat. Eben dieser Person, der darf man sogar Zakah geben, und ihm gegenüber soll man gütig sein. Die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ, das heißt, dem verwandten Nachbarn und dem fremden Nachbarn. Der Nachbar überhaupt ist derjenige, wie man weiß, bekannterweise, jemand, der dessen Wohnung, dessen Haus oder dessen Wohnsitz genau an deinem Wohnsitz ist oder in der Gegend. Und der Verwandte überhaupt, der nahe Verwandte oder der Verwandte ist derjenige, oder der Qurba ist derjenige, der in deiner Nähe ist von diesen Verwandten oder von den Nachbarn. Besser gesagt von den Nachbarn, Jari dil Qurba, der Nachbar, der in deiner Nähe ist. والجار الجنوب ist, und das ist der Nachbar, der auch weit entfernt ist. Also die ganze Umgebung. والصاحب بالجنب, und dem Gefährten zur Seite soll man auch gegenüber gütig sein. Und dem Gefährten zur Seite, damit ist gesagt, also ist darüber gesagt worden, dass es sich dabei um die Ehefrau handelt oder den Ehepartner überhaupt. Und auch geht es hierbei um denjenigen, der dich auf einer Reise begleitet. Denn er ist zu seiner Seite. In solchen Auslegungen, wenn es manchmal mehr als eine Auslegung gibt über einen bestimmten Vers im Koran, und beide Aussagen oder beide Tafasir, beide Auslegungen sind in dem Vers offensichtlich beinhaltet, dann gelten einfach alle Auslegungen, die da rein passen, und es ist nicht eine etwa richtig und die andere etwa falsch. Also die Verse im Koran, wenn sie allgemein sind, bleiben sie allgemein, bis es einen Beleg dafür gibt, dass sie doch nicht allgemein gemeint gewesen sind. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, أو ما ملكت أيمانكم, und denen, die eure rechte Hand besitzt. Diejenigen, die in unserer Hand besitzt, die wir besitzen, denen gegenüber sollen wir auch gütig sein. Und da gehört es, dazu gehören die Sklaven und Sklavinnen, und auch die Tiere und einfach alles, was man besitzt. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, Allah liebt nicht, wer eingebildet und prahlerisch ist, eingebildet in Bezug auf die Art und Weise, wie er sich präsentiert, und und prahlerisch ist er in seinen Worten. Und Allah subhanahu wa ta'ala liebt weder das eine noch das andere. Der fünfte bis siebte Vers, den der Autor erwähnt, um den Tawhid zu bestätigen, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ, sag, kommt her, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Und diese Aussage steht in Surat al-An'am, Surah 6, Vers 151 auf der Seite 148. Die Aussage Allahs sagt, ist eine Anrede an den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und er hat seinen Propheten sallallahu alaihi wasallam angeordnet, dass er zu den Menschen sagen soll, kommt her, ta'alau. Und ta'alau, also für den, der es interessiert, ta'alau ursprünglich kommt von al-ulu, die Höhe. Und als würde derjenige, der ruft, irgendwo oben stehen und die anderen zu sich hochrufen, kommt zu mir nach oben, ich auf mein Level, oder ich möchte euch etwa auf etwas hinweisen, an Wissen, auf Wissen hinweisen, das ich habe, was ihr nicht habt. Und deswegen stehe ich über euch. Und das ist im Zweifelsfall der Fall beim Propheten sallallahu alaihi wasallam. Atlu ma harrama rabbukum. Das heißt, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala gesagt, atlu ma harrama rabbukum alaikum. Und warum hat er nicht subhanahu wa ta'ala gesagt, atlu ma harrama Allahu alaikum? Ich will euch verlesen, was Allah euch verboten hat. Oder was der Al-Abama euch verboten hat. Nein, er hat gesagt, was euer Herr euch verboten hat. Denn das ist angebrachter hier, den Herrn zu diesen Namen Allahs zu verwenden, der Herr, Ar-Rabb. Warum? Weil Ar-Rabb weist darauf hin, dass er, wenn er schon der Herr ist von uns Menschen, dann hat er auch das Recht zu bestimmen über uns, was er will. Denn zu seiner Herrschaft gehört, dass er der Leiter aller Angelegenheiten ist. Und er bestimmt, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Und er mischt sich ein in dem Taten, die wir verrichten dürfen und die wir nicht verrichten dürfen. Deswegen ist Ar-Rabb hier angemessener zu sagen, dass nicht Allah subhanahu wa ta'ala dieses Wort auch hier verwendet. Und deswegen, wenn man Dua macht und betet zu Allah subhanahu wa ta'ala, dass er einem vergeben soll, dann sagt man zum Beispiel, oh du Rahman, du Allbarmherziger, oder man sagt, ja Ghafur, du Allvergebender. Man würde nicht sagen, ja Basir, oh du Allsehender, vergib mir. Es sei denn, man will darauf hinweisen, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen gesehen hat bei der Sünde. Aber man würde zum Beispiel nicht sagen, oh du derjenige, der du streng im Strafen bist, vergib mir. Würde man eher nicht sagen, man würde Allah subhanahu wa ta'ala so ansprechen, dass es auf seine Barmherzigkeit und seine Allvergebung hinweist. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, das heißt, und zu den Eltern gütig sein, gemeint ist also hier, wenn man es richtig, wenn man es so liest, wie es gemeint ist, ich will euch verlesen, was euer Herr euch verboten hat, dann ich will euch verlesen, ich verlese euch, dass ihr euren Eltern gegenüber gütig sein sollt. Das so ist die Satzstellung gemeint. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und tötet nicht eure Kinder. Also ich will euch auch verlesen, folgendes, tötet nicht eure Kinder. Und die Reihenfolge ist auch vernünftig, denn Allah subhanahu wa ta'ala erwähnte erst die Eltern und danach erwähnt er die Kinder. Und die im Arabischen, deswegen ist es auch hier richtig übersetzt, Aulad, der Plural, beinhaltet sowohl die Kinder als auch, sowohl die Jungs als auch die Mädchen. Wie kommt man darauf? Weil vielleicht, wenn man Arabisch lernt, dann weiß man, dass Allah subhanahu wa ta'ala, dass in der arabischen Sprache Walad verwendet wird eher für die Jungs. Walad wird eher verwendet für die Jungs und wird auch eigentlich nur dafür verwendet. Aber wenn man kann auch damit meinen, das Kind, beziehungsweise im Plural, kann man auch damit meinen, die Kinder. Und der Beweis dafür ist in Surat al-Nisa im Vers 78, auf der Seite 78, Vers 11, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ. Allah empfiehlt euch hinsichtlich eurer Kinder. Und dann geht's weiter. Was empfiehlt euch? Es geht um die Erbschaft. Und dann sagt er, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. Das heißt, einem männlichen Geschlechts kommt so viel zu wie einem weiblichen Geschlechts. Und deswegen, einem männlichen Geschlechts kommt doppelt so viel zu wie einem weiblichen Geschlechts. Ja. Und man kann also hier nebenbei erwähnen, es gibt im Islam sind die, so weil es hier was in dem Vers des Erbens erwähnt ist, dass die Frauen halb so viel erben wie die Männer. Es gibt insgesamt 5 Sachen, in denen ein Mann doppelt so viel erhält oder doppelt so viel man für ihn geben muss, wie bei einer Frau. Einmal ist die Erbschaft, da hätte man doppelt so viel wie die Frau. Dann zweitens, bei Aqiqah, wenn man ein Kind bekommen hat, dann gibt man für einen Jungen zwei Schafe her, oder schlachtet zwei Schafe und für eine Frau ein Schaf. Dann, wenn man einen männlichen Sklaven befreit, dann ist es ein Ersatz für einen bei der Hölle. Also das heißt, man wird nicht in die Hölle gehen. Und man erhält die gleiche Belohnung erst, wenn man zwei Sklavinnen befreien würde. Und dann, genau, bei der Diyah, bei der Diyah ohne Tashdid, Blutgeld, wenn man aus Versehen jemanden umgebracht hat, ist die Diyah für eine Frau halb so viel wie für einen Mann. Und als fünftes, bei der beim Zeugnis ist das Zeugnis eines Mannes doppelt so viel wert wie das einer Frau. Und deswegen sagte das Allah SWT in Ayat Dain in dem Vers über die Schulden, in dem Schuldenvers, Vers 282. Und es gibt noch andere Dinge, in denen die Frauen sich von den Männern im Islam unterscheiden. Allerdings, allgemein gesehen, gelten für die Frauen und die Männer genau dieselben Gesetze. Gelten genau dieselben Gesetze. Ja. Kommen wir zurück. Die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Also Allah sagt: Und tötet nicht eure Kinder aus Armut. Wir versorgen euch und auch sie. Und hier sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Rizq in Allahs Hand ist, die Versorgung ist in Allahs Hand, und er wird euch in Bezug auf eure Versorgung nicht beeinträchtigen, indem ihr eure Kinder am Leben lassen werdet, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der für den Rizq verantwortlich ist. Also nur weil ein Kind da bleibt oder nicht da bleibt, der Rizq von den Menschen selbst wird sich dadurch nicht verändern, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Aussage Allahs, und tötet nicht eure Kinder aus Armut, die Weisheit, die dahinter steckt, ist genau diejenige, dass zu der damaligen Zeit viele Mushrikin ihre Kinder umgebracht haben, wenn sie Töchter waren zum Beispiel, aus Armut, weil sie gedacht haben, dass sie ihnen Armut bringt oder mehr kosten wird und so weiter und so fort. Allerdings weist das nicht darauf hin, dass die Armut ein Grund dafür ist, dass man es nicht tun darf, und wenn es nicht um Armut handelt, dann dürfte man es tun. Das weist nicht darauf hin, sondern man sagt auf Arabisch, dass dieses Wort an sich keine Bedeutung hat, insofern, dass es das Verbot einschränkt. Also das Verbot gilt, die Kinder darf man nicht umbringen. Man darf die Kinder nicht umbringen, egal ob es aus Armut ist oder nicht aus Armut ist. Aber weil das meistens damals der Fall war, hat Allah subhanahu wa ta'ala das deswegen erwähnt. Und insofern hat dieses Wort Armut keine Bedeutung, also keine entscheidende Bedeutung. Es weist auf die damalige Zeit hin, aber es hat keine Bedeutung in Bezug auf das Verbot, ob es da steht oder nicht. Es gilt für alle Fälle, darf man seine eigenen Kinder nicht umbringen. Also nur insofern, weil man könnte sich die Frage stellen, warum sagt Allah subhanahu wa ta'ala, tötet nicht eure Kinder aus Armut. Also dürfte man sie aus anderen Gründen umbringen? Nein, das ist nicht damit gemeint. Na. Allah subhanahu wa ta'ala sagte weiterhin, wa la taqrabu al-fawahish, und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten. Und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten. Und er hat nicht gesagt, begeht nicht die Abscheulichkeiten. Sondern er sagte, nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, wie er auch sagte, im Bezug auf das, den Wein, in Bezug auf das Glücksspiel und anderes, sagte er, vermeidet es. Er sagte, vermeidet es, was darauf hinweist, dass man nicht einmal in die Nähe kommen darf. Und in Bezug auf Al-Fawahish, die Abscheulichkeiten, wissen wir das, also dass der Grund dafür ist, also weil wenn man in die Nähe von einer Fahisha kommt, von Zina zum Beispiel, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man auch diese Abscheulichkeit dann begeht, wa'iyadu billah. Deswegen verbietet Allah subhanahu wa ta'ala uns überhaupt erst in die Nähe zu kommen. Und insofern, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, vermeidet es oder kommt nicht in die Nähe von so etwas, dann ist es noch viel, viel schlimmer, wenn man es dann tut, als wenn er nur sagen würde, tut es nicht. Na, und deswegen wissen wir, dass im Islam verboten ist, dass man eine fremde Frau anschaut und dass man mit einer fremden Frau alleine ist und dass man mit einer fremden Frau reist. Denn all diese Dinge führen einen zu dieser Abscheulichkeit hin. Die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنْ, was von ihnen offen ist und verborgen. Also, und nähert euch nicht den Abscheulichkeiten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Es wurde gesagt, was ist offen, und zwar diejenigen Abscheulichkeiten, die man in der Öffentlichkeit tut, so dass andere Leute sehen können. Und was man auf verborgene Art und Weise tut, sind diejenigen Abscheulichkeiten, die man begeht, ohne dass andere Menschen es sehen können. Und was auch gesagt worden ist, dass die Abscheulichkeiten, die offensichtlich sind, sind diejenigen, die bei allen Menschen verabscheut sind. Alle Menschen verabscheuen diese Abscheulichkeiten. Und das ist die natürliche Veranlagung der Menschen. Und diejenigen, die verborgen sind, diejenigen Abscheulichkeiten, die verborgen sind, sind diejenigen Abscheulichkeiten, die nicht bei allen Menschen verabscheut sind, sondern nur bei den Menschen, deren Herzen gesund sind. Und der Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam bei Bukhari Muslim, wo er gesagt hat, Ala unabbi'ukum bi akbar al kabair, soll ich euch nicht darauf hinweisen, was die größten aller Sünden sind oder die größten der großen Sünden sind. Die größten, was die größte der großen Sünden ist oder die größten der großen Sünden sind, das weist, dieser Hadith weist darauf hin, dass es auch unter den großen Sünden noch Unterschiede gibt. Auch unter den großen Sünden gibt es noch Unterschiede. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Diejenigen Seele, die Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat zu töten, sind die folgende, sind die muslimische Seele, dann die Seele des Dhimmi, dann die Seele des Mu'ahad und die Seele des Musta'min. Und der Muslim ist bekannt, wer das ist. Jeder, der sagt, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, und dann seine Pflichten versucht nachzugehen. Al-Dhimmi ist jemand, der ist ein Nicht-Muslim, bei den meisten Gelehrten Jude oder Christ, der sich in einem islamischen Staat aufhält und die Jizya bezahlt. Und Mu'ahad sind diejenigen Nicht-Muslime, mit denen die Muslime einen Friedensvertrag haben. Und Al-Musta'min ist derjenige Nicht-Muslim, der von einem Muslim in seine Obhut genommen ist oder in seine Sicherheit genommen worden ist. Gemeint ist, wenn es einen islamischen Staat gibt, dann darf ein Muslim einem Nicht-Muslim zum Beispiel die Sicherheit geben und ihm garantieren, dass ihm nichts passiert, wenn er unter den Muslimen herumläuft. Das ist Musta'min. Und dazu hat jeder Recht, jeder Muslim hat dazu das Recht, einen Kafir Sicherheit zu gewährleisten, und dann müssen sich alle Muslime daran halten. Und Al-Haqq in diesem Vers, also wir dürfen niemanden töten, außer aus einem rechtmäßigen Grund. Rechtmäßig ist das, was der Gesetzgeber als rechtmäßig bezeichnet hat, und unrechtmäßig ist das, was der Gesetzgeber als unrechtmäßig gezeichnet hat. Als zum Beispiel, oder überhaupt diejenigen, die im Islam erlaubt sind, umzubringen, sind der Muhsan, der Zina begeht. Der Muhsan ist jemand, der verheiratet war und Zina begeht, und der wird gesteinigt, bis er stirbt. Oder jemand, der aus Wiedervergeltung hingerichtet wird. Oder jemand, der gegen die islamische Gemeinschaft vorgeht und dadurch den Islam verlassen hat. Er hat den Islam verlassen und geht gegen die islamische Gemeinschaft. Und jemand, der auf Arabisch Mustqatu' al-Tariq, auf Deutsch habe ich gefunden als Übersetzung solche Straßenräuber, gemeint sind diejenigen, die Banditen, die auf zwischen den Städten zum Beispiel abwarten, dass Menschen vorbeifahren, Karawanen oder ähnliches, und sie fangen sie ab und drohen ihnen und nehmen ihr Vermögen weg, und im Notfall bringen sie sogar um. Und der genannte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, also diese Menschen übrigens, sie werden auf die übelste Weise umgebracht im Islam. Solche Menschen, die sowas gemacht haben, die werden sogar besteht die Möglichkeit für den Regierenden, sie kreuzigen zu lassen. Für den Regierenden, sie kreuzigen zu lassen, wie Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, in Surat al-Ma'idah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam hat gesagt, لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. Er sagte, das Blut des Muslims darf nicht für halal erklärt werden, das heißt vergossen werden, außer in drei Fällen. النفس بالنفس, das heißt Seele um Seele. والثيب الزاني, derjenige, der verheiratet war und Zina begeht. والتارك لدينه المفارق لل oder المفارق للجماعة. Das heißt, jemand, der seine Religion verlässt und sich somit von der Gemeinschaft abspaltet. Also durch das Verlassen der Religion hat er sich von der islamischen Gemeinschaft abgespaltet, also der Abtrünnige. Der Abtrünnige. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Das heißt, und tötet nicht die Seele, die Allah verboten hat zu töten. Erstens. Und vorher hat er gesagt, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ. Vorher hat er gesagt, und tötet nicht eure Kinder aus Armut. Oder tötet nicht eure Kinder. Und das ist doppelt. Und einmal speziell sind die Kinder angesprochen, einmal alle Seelen, die man nicht töten darf, sind angesprochen. Oder darf man nicht töten. Und das weist darauf hin, wie gefährlich es ist, wenn man die eigenen Kinder umbringt. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. Dies hat er euch anbefohlen. Dies hat er euch anbefohlen. Bezieht sich auf alles, was er vorher gesagt hat. Und ist eine Bestätigung und eine Betonung dessen, was Allah subhanahu wa ta'ala einem angeordnet bzw. verboten hat. Denn in diesem Vers, wir wissen, gibt es Verbote und es gibt Anordnungen, die wir auszuführen haben. Die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, auf das ihr begreifen möget. Auf das ihr begreifen möget. Al-Aql ist der Verstand des Menschen. Und dass er mit den guten, dass er in diesem Leben mit den Dingen richtig umgeht. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, zum Beispiel, inna ja'alnahu Qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun, wir haben ihn zu einem arabischen Koran gemacht, auf das ihr begreifen möget, also auf das ihr verstehen möget. Dort bedeutet das ta'qilun, auf das ihr verstehen möget. Und darin ist ein Beweis oder ein Hinweis darauf, dass wenn jemand diese Anordnungen, die Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat in diesen Versen, umsetzt in die Tat, dann ist er aqil. Dann hat er Verstand. Und wenn jemand diese Taten nicht umsetzt, wenn diese Anordnungen nicht in die Tat umsetzt und den Verboten nicht aus dem Weg geht, dann ist er safih. Dann ist er schwachsinnig. Dann hat er keinen Verstand. Kein Problem. Salam alaikum. In diesem, insofern beinhaltet der Vers, den wir erwähnt haben, 5 Empfehlungen Allahs subhanahu wa ta'ala. Und Empfehlungen sind hier verpflichtend. Empfehlungen sind hier verpflichtend. Auch in Surat al-Nisa hat Allah subhanahu wa ta'ala zwar gesagt, يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ, Allah empfiehlt euch hinsichtlich eurer Kinder, und dann sagt er die anderen, aber am Ende sagt er فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ, eine Pflicht von Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wie dem auch sei, die erste ist der Tawhid, Tawhidullah. Die zweite ist das Gütigsein gegenüber den Eltern. Das dritte ist, dass wir niemals unsere Kinder umbringen dürfen. Das vierte ist, dass wir den Abscheulichkeiten nicht näher kommen dürfen. Und das fünfte ist, dass wir die Seele, die Allah verboten hat zu töten, nicht töten dürfen. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Das ist der nächste Vers, 152. Und nähert euch nicht den Besitz des Waisenkindes, außer auf die beste Art. Und nähert euch nicht, ist wieder das Verbot, sich überhaupt in die Nähe zu begeben. Es sei denn, mit der Absicht, Gutes mit diesem Vermögen zu tun. Denn es gibt Dinge, wie heißt es, also das Waisenkind braucht ja Essen, braucht ja Trinken und so weiter und so fort. Das kann aus seinem Geld, seinem Vermögen genommen werden. oder ähnliches. Oder wenn man zum Beispiel das Waisengeld von diesem Kind nehmen möchte, um es zu investieren, damit das Kind noch mehr Geld bekommt. Ja, das ist erlaubt. Auf jeden Fall spielt die Absicht eine große Rolle und dass man auch imstande ist, dieses Geld richtig zu investieren. Wir dürfen es also nicht irgendwie in Anspruch, nicht für uns selbst in Anspruch nehmen, sondern irgendwie für das Kind mit diesem Geld Gutes anfangen. Und deswegen, wenn man als Verantwortlicher für ein Waisenkind das Geld besitzt, zwei Möglichkeiten hätte, das Geld zu investieren, eines bringt mehr Geld als das andere, dann investiert man es in das, was mehr Geld bringt. Die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala illa billati hiya ahsan, auf die beste Art und Weise, wenn man sich also dem Geld nähert, dem Besitz des Waisenkindes, nicht um Geld, also dem ganzen Besitz des Waisenkindes, dann soll man sich nur auf die beste Art und Weise nähern, und das bezieht sich sowohl auf das Diesseits als auch auf das Jenseits. Also gemeint, es bezieht sich sowohl auf diejenigen Dinge, die mit dem Diesseits zu tun haben, als auch auf diejenigen Dinge, die mit dem Jenseits zu tun haben. Oder wenn zum Beispiel der Verantwortliche für das Waisenkind dieses Geld irgendwie investiert und er hat zwei Möglichkeiten. Einmal die Möglichkeit, es irgendwo zu investieren und dann würde es viel Geld bringen, aber es riecht danach, dass dort Zinsen im Spiel sind, dann soll er sich davon entfernen. Und wenn die zweite Handlung dann auch weniger Geld bringt, aber allerdings weiter weg ist von den Zinsen, dann soll er das Geld dort investieren, wo weniger Gewinn gemacht wird, aber es ist weiter entfernt von Riba, von den Zinsen. Nach dem bekannten Grundsatz, dass die Vorteile des Diesseits sind wichtiger als die Vorteile, Entschuldigung, Astaghfirullah, die Vorteile des Jenseits sind wichtiger als die Vorteile des Diesseits. Die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yablugha ashuddah, bis es seine Vollreife erlangt hat. Bis es seine Vollreife erlangt hat. Und die Vollreife sowohl in Bezug auf seinen Verstand als auch in Bezug auf seinen Körper. Und wer ist hier angesprochen? Natürlich nicht das Waisenkind selbst, sondern hier sind die Verantwortlichen für dieses Waisenkind angesprochen. Oder der Regierende nach der Auslegung von manchen Gelehrten. Und die Vollreife ist unterschiedlich. Die Vollreife ist unterschiedlich. Und was hier gemeint ist, ist, dass er das Alter erreicht, wo er zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und das sind, wie wir wissen, bei dem Mann entweder Samenerguss oder dass seine Schamhaare wachsen oder dass bei der Frau, dass sie, wie heißt es, ihre Menstruation bekommt. Oder dass man, wenn all dieses nicht eintrifft, würde es auch ausreichen, wenn man 15 Jahre alt ist. Also ab 15 Jahren ist das Maximum. Ab 15 Jahren ist jeder und dann voll reif, wenn er natürlich im Besitz seiner geistigen Kräfte ist. Die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ وَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ, und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit. Und gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit. Al-Kail auf Arabisch, man hat früher und auch heute, misst man nicht nur im Gewicht, sondern manchmal auch in anderen Maßeinheiten. Und damals hat man zum Beispiel gemessen in Händevoll. Also zum Beispiel ein Hafana ist ein Mudd. Und das ist so viel, wie in eine Hand voll reinpasst. Von einem Mann, der durchschnittlich groß ist. Und vier von diesen Hafanat, von diesen Tural von Mudd ist Amdad, vier von diesen Amdad sind ein Sa'. Und das spielt eine Rolle, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam gibt manchmal die Kafara an in Aswa', das ist Plural von Sa'. Oder die Fuqaha erwähnen die Sühneleistungen in Form von Sa', weil es so überliefert ist. Und auch in Bezug auf die Zakah, in Bezug auf die Zakah für das Korn, für das Getreide und dem Ähnlichen, wird auch die Mindestanzahl, die man besitzen muss, damit man Zakah dafür zahlen muss, in Keil angegeben. Der Prophet ﷺ sagte, wenn man weniger als 5 Aussaq hat, also gemeint ist, an Ernteertrag hat, dann muss man dafür keine Sadaqa geben. Dann muss der Landwirt dafür keine Sadaqa geben. Und Aussaq ist der Plural von Wasaq. Ein Wasaq sind 60 von den Aswa. Und ein Sa' waren wie viel? 4 Hände voll. Ja. Und dann weiß man, wie viele, ab wie viel, also ab 1000, wie heißt es, ab 1400, ab 1200 muss man erst Zakah geben. Ab 1200 Ernteerträge. Ab 1200 Hände Ernteerträge, weil 5 Aussaq mal 60 Aswa und mal 4. Mal 4 Hände voll. Weil ein Sa' sind 4 Amdad, sind genau 1200. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier, und gibt volles Maß und Gewicht. Fleisch zum Beispiel wurde damals auch gemessen, abgewogen. Und auch heute wird es noch abgewogen. Und wird nicht in Maßeinheiten verkauft. Man würde auch niemals sagen, ein Liter Fleisch oder so etwas. Oder eine Handvoll Fleisch, macht man nicht. Man macht einfach in Form von Gewicht. Und, der Gelehrte sagt hier, dass man nicht nur volles Maß geben muss in Bezug auf Maß oder Bezug aufs Gewicht, sondern überhaupt in jeder Form von Handlung, die man begeht mit anderen Menschen, muss man darauf achten, dass man jedem sein volles Recht gibt. Ja. Und die Aussage bil qist, bil adl, und zwar in Gerechtigkeit, also gebt volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit, mag schwer vorkommen manchmal, mag einem manchmal sehr schwer fallen. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala aus seiner Barmherzigkeit heraus gleich folgende Aussage gemacht und gesagt, la yukallifu Allahu, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Wir erlegen keiner Seele mehr auf, als sie zu leisten vermag. Walhamdulillah. Dann hätte das Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesagt, würde es den Menschen sehr, sehr schwer fallen. Würde es den Menschen sehr, sehr schwer fallen. Denn wer kann schon ganz genau Maß geben oder Gewicht geben, wie es verlangt worden ist? Es ist fast nicht möglich. Oder es ist besser gesagt gar nicht möglich, wenn man es ganz genau nehmen will. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns das vergeben, wenn man zu wenig gegeben hat oder zu wenig genommen hat, und das stand nicht man hatte nicht dazu die Möglichkeit, es ganz, ganz genau zu machen. Dann vergibt einem Allah subhanahu wa ta'ala dies. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا, und wenn ihr sprecht, dann seid gerecht. Entschuldigung. Und wenn ihr euer Wort gebt, heißt es hier übersetzt, und wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht. Also, und die Gerechtigkeit bezieht sich sowohl auf einen selbst, als auch wenn man mit anderen Menschen zu tun hat, muss man dem gerecht werden, was man versprochen hat und was man gesagt hat. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, oder nach diesem Befehl hat Allah subhanahu wa ta'ala nicht gesagt, لَا نُكَلِّفُ نَفْسَا إِلَّا وَسْحَا. Nachdem Allah hier gesagt hat, umgebt, wie heißt es, er sagte, und haltet euer Wort, oder wenn ihr euer Wort gebt, dann seid gerecht. Hiernach hat er nicht gesagt, Allah legt niemandem mehr auf, als er zu leisten vermag. Warum? Weil das Reden fällt einem nicht unbedingt schwer. Aber das Maß, richtige Maß geben und das richtige Abmessen, da ist manchmal schon Schwierigkeit dabei. Aber im Reden kann man ohne weiteres gerecht sein und die richtigen Worte finden, wenn man was verspricht, dass man nicht zu viel verspricht. Und die Aussage Allahs, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, auch wenn es sich um einen Verwandten handelt, weist darauf hin, dass man den Verwandten, wenn man zwischen zwei Menschen richten muss, nicht bevorzugen darf, in keiner Art und Weise. Und deswegen soll man einfach seine Angelegenheit Allah subhanahu wa ta'ala überlassen. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der einem dann segnen wird, wenn er immer gerecht spricht und uns vorausgegangen ist oder uns vorgemacht hat, dies der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, als er geschworen hatte, und er ist der edelste aller Geschöpfe, die Allah erschaffen hat, und er ist der Führer der Söhne Adams, Sayyidu Waladi Adam, und er ist der gerechteste aller Menschen, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagte: Waymullah, law anna Fatimata bintu Muhammadin sariqat, laqata'tu yadaha. Er sagte: Bei Allah, ich schwöre bei Allah, wenn Fatima, die Tochter von Muhammad, gestohlen hätte, dann würde ich ihre Hand abschneiden. Der Hadith ist bei Bukhari und bei Muslim von Aisha radiallahu anha überliefert. Und dazu möchte ich einen kleinen Hinweis machen. Und zwar, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Ana Sayyidu Waladi Adam Wala Fakhr. Ich bin der Führer der Söhne Adams. Und ich sage das nicht irgendwie aus Stolz oder aus Überheblichkeit. In diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sich als Sayyid bezeichnet. Und wir haben zigtausende von Hadithe, die die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert haben über den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und am Ende der Hadithe sagen sie immer, entweder über an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, also überliefert über den Propheten sallallahu alaihi wasallam, oder sie sagen zum Beispiel an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dann kommt seine Aussage. Oder sie sagen: Qala Khalili, Ausani Khalili, mein innigster Freund hat mir anempfohlen, das und das und das zu tun, wie im Hadith von Abu Huraira, dass man eben 3 Tage im Monat fasten soll, dass man sein Witr-Gebet beten soll, bevor man schlafen geht, und dass man was ist das dritte? Und dann in dem Hadith hat er gesagt, Ausani Khalili, das heißt, mein innigster Freund hat mir angehört. Oder sie sagen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Oder sie sagen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Oder sehr selten vielleicht sogar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Oder Muhammad, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Oder Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam hat das und das gesagt und so weiter. Aber niemals, und das kann man nachschlagen in den Kutub al-Sitta und anderen, hat der Prophet, hat die Sahaba gesagt, Sayyiduna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt. Unser Sayyid hat das und das gesagt. Unser Sayyid, genau, um dieses Wort geht es. Weil heutzutage viele Leute in bestimmten Ländern in verschiedenen Sprachen sagen Sayyid vorher. Unser Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so weiter und so fort. Wäre dies eine Ehre, eine zusätzliche Ehre für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam es seinen Freunden so beigebracht. Aber das haben sie niemals gemacht. Und man kann alle Hadithe lesen. Niemals steht am Ende, unser Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt. Und wie gesagt, jeder sagt es in seiner Sprache, aber das wird öfter gesagt, im Arabischen auch, wird es von manchen Leuten gesagt. Und die beste Art und Weise, den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu beschreiben, ist natürlich, dass man sagt, Nabiullah oder Rasulullah. Oder An-Nabi oder Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Und Sayyid ist nicht unbedingt, auch wenn er sich selbst zugeschrieben hat als Führer, aber dass er der Führer und Vorstehende und der Imam aller Menschen ist, so ist es nicht unbedingt, es ist keine Sunna, dass man das unbedingt sagt, und nicht unbedingt eine gute Sache, wenn man das eben jedes Mal sagt und sogar manchen Leuten übel nimmt, wenn sie es nicht sagen, als würden sie respektlos gegenüber den Gesandten sallallahu alaihi wasallam umgehen. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern wenn ich sage, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ist das sogar die beste Form, oder qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, oder rasulullah oder nabiullah. Warum? Weil die Gefährten radiallahu anhum ardahum, möge Allah mit ihnen zufrieden sein und sie zufriedenstellen, sie haben ihn immer so bezeichnet. Wa bi ahdi Allahi awfu, die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, und haltet euren Bund gegenüber Allah. Normalerweise würde man im Arabischen erwarten, dass man sagt, wa awful ahda lillah oder so. aber diese Satzumstellung, wa bi ahdi Allahi aufu, und über den Bund gegenüber Allah, so haltet ihn. So könnte man es übersetzen. Normalerweise würde man erwarten, wie es auch hier übersetzt ist, hier, und haltet euren Bund gegenüber Allah, die Reihenfolge. Aber diese Betonung, die im Arabischen beabsichtigt ist und da ist, man hätte es auch umgekehrt sagen können, weist auf eine Betonung hin. Diese Umstellung, meine ich, die beabsichtigt ist, weist auf eine Betonung hin, die in der Übersetzung nicht rauskommt. Die Frage ist auch, natürlich, ich weiß, im Deutschen sagt man dann, man macht es lieber nicht, aus stilistischen Gründen, wie dem auch sei, aber auf jeden Fall wäre eine wörtlich getreue Übersetzung wäre eher und den Bund Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber, so haltet ihn. Ja, das wäre eine Betonung, dass erstmal das vorausgestellt wird, vorangestellt. Ahdullah. Was ist das Bund Allahs subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala hat uns das mitgeteilt. Zum Beispiel in Bezug auf die Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel oder Banu Israel sind ja bekannterweise die, wer sind das? Das sind die Cousins der Arab. Und Israel ist niemand anderes als der Enkel von Ibrahim alayhi salam, den Allah subhanahu wa ta'ala, wie heißt es, der seinen Beinamen Israel erhalten hat. Sein eigentlicher Name ist ja Ya'qub, auf Deutsch Jakob alayhi salatu wassalam, der 12 Kinder gehabt hat, die alle Führer von 12 verschiedenen Stämmen geworden sind. Also mashallah, seine Nachkommenschaft war segensreich. Und Allah sagte über die Kinder Israels, وَلَقَدْ أَخَذْنَا مِثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Allah hat ja mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen. Und Israel übrigens bedeutet ähnliches wie Abdullah. Il auf Hebräisch ist Allah, Gott. Und und Isr unter anderem bedeutet Wallahu A'lam, Abd. Wie dem auch sei, Allah hat mit den Kindern Israels ein Abkommen getroffen. Und dieses Bund, was sagt er darüber? Und wir beriefen von ihnen 12 Obmänner. Und Allah sagte, ich bin mit euch, wenn ihr das Gebet verrichtet, die Abgabe entrichtet, an meine Gesandten glaubt und ihnen beisteht und Allah ein gutes Darlehen gibt. Dieser Teil des Verses bezieht sich auf oder ist aus Sicht der Geschöpfe. Das ist der Teil, den die Geschöpfe Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber leisten müssen. Was bekommen sie dann als Gegenleistung von Allah subhanahu wa ta'ala? لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Er sagte, dann werde ich ganz gewiss eure bösen Taten tilgen und euch ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durchallt von Bächen. Subhanahu wa ta'ala. Diese Gegenleistung ist von Allah, dem Allmächtigen und Rühmvollen. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. In der Surah, die wir kehren jetzt wieder zum Vers zurück, den wir erwähnt haben. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr es bedenken möget. Im 151. Vers haben wir 5 Wasaya, 5 Empfehlungen gehört von Allah subhanahu wa ta'ala. 5 Empfehlungen, die sehr, sehr wichtig sind. In diesem Vers hat Allah subhanahu wa ta'ala uns 4 Empfehlungen gegeben. Und zwar, erste, dass wir uns dem Geld oder dem Vermögen des Waisenkindes nicht nähern dürfen, außer auf die beste Art und Weise. Zweitens, dass wir volles Maß und Gewicht in Gerechtigkeit geben müssen. Drittens, dass wenn wir unser Versprechen geben, oder wenn wir reden, gerecht sein sollen. Und dass wir unseren Bund Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber halten sollen. Und der Bund, wie wir gerade gesehen haben, beinhaltet unter anderem Salah, Al-Zakah. 5 plus 4 gibt 9. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala im 153. Vers, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. Und er hat euch anbefohlen, dies ist mein Weg, ein Gerader, so folgt ihm. Dies ist mein Weg, ein Gerader, so folgt ihm. Und dieser Weg, auf den Allah subhanahu wa ta'ala hinweist, kann entweder bedeuten, dass es noch einmal alles zusammenfasst, was Allah vorher gesagt hat, als zusätzliche Betonung noch einmal, oder es kann auch bedeuten, dass in diesem Vers gemeint ist, alles, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam euch überliefert hat, das ist mein gerader Weg und haltet euch daran. Somit sind diese neuen Empfehlungen erwähnt. Und zusätzlich noch alles andere, was nicht erwähnt ist in diesen Versen, ist durch diesen Vers abgedeckt. Oder durch diese Aussage abgedeckt. Und dies ist mein Weg, ein gerader, so haltet euch an ihn. So haltet euch an ihn. Oder so folgt ihm. Und Allah sagte, mein Weg. Manchmal schreibt Allah subhanahu wa ta'ala sich den Weg zu. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist, dass der Weg zu Allah führt. Deswegen ist es sein Weg. Und manchmal schreibt Allah subhanahu wa ta'ala den Weg den Menschen zu. Wie er sagte, صراط الذين أنعمت عليهم, den Weg derer, denen du Gnade erwiesen hast. Und hier hat Allah subhanahu wa ta'ala den Weg den Menschen zugeschrieben, weil sie diesen Weg gehen. Weil sie diesen Weg gehen. Ja. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. Er sagte, und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Und folgt nicht den anderen Wegen, damit sie euch nicht von seinem Weg auseinanderführen. Subhanahu wa ta'ala. Hier hat er gesagt, den anderen Wegen, der Plural, Subul, nicht nur Sabil, sondern Subul, und weist darauf hin, dass der Weg, der zu Allah subhanahu wa ta'ala führt, ein einziger ist. Der Weg, der zu Allah subhanahu wa ta'ala führt, ist ein einziger. Aber der Weg, der von Allah subhanahu wa ta'ala wegführt, das sind viele, viele Wege. Und deswegen sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam im Hadith, der bei Ahmad Abu Dawud, Tirmidhi ibn Majah und anderen ist, sagte er, وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الْأُمَّةُ إِلَىٰ 73 فِرْقَةٍ. Er sagte, und diese Gemeinschaft oder diese Gemeinde wird sich in 73 Gruppen spalten. كُلُّهَا فِي النَّارِ إِلَّا وَاحِدَةٍ. Alle sind in der Hölle, außer einer einzigen. Also ist derjenige Weg, der zu Allah subhanahu wa ta'ala führt und der einen auch in der Hölle errettet, genau ein einziger Weg. Und die anderen sind verzweigt und führen von diesem Weg weg. Und das widerspricht nicht der Aussage Allahs in Surat Al-Ma'idah, wo er doch sagte, يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ. Auf Deutsch übersetzt, mit dem Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils leitet. Dass Allah subhanahu wa ta'ala leitet diese Menschen, die er erwähnt hat. Also vor der Vers heißt, O Volk der Schrift, unser Gesandter ist nunmehr zu euch gekommen, um euch vieles von dem klar zu machen, was ihr von der Schrift verborgen gehalten habt, und er verzeiht vieles. Gekommen ist nunmehr zu euch von Allah ein Licht und ein deutliches Buch, mit dem Allah diejenigen, die seinem Wohlgefallen folgen, die Wege des Heils leitet. Also sind es jetzt Wege des Heils? Naam, weil hier sind sie, es widerspricht nicht der Aussage vorher, denn hier sind sie dem Heil zugeschrieben. Die Wege, die zum Heil führen. Die Wege, die zum Heil führen. Und somit sind damit die verschiedenen Arten und Weisen unter anderem gemeint, wie man zu Allah näher kommen kann. Der eine betet viel, der andere fastet viel, der andere gibt viel Sadaqa, der andere hat einen vornehmen Charakter und so weiter. Und alle sind aber Muslime. Ja, und so sind es viele Wege, zu denen man zum Heil gelangen kann. Aber der Weg, der Islam, ist ein einziger, und bei Allah subhanahu wa ta'ala wird keine einzige andere Religion akzeptiert werden. Und die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala zu guter Letzt, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, also das, was er euch angeordnet hat. Und deswegen sagt man übrigens manchmal, dass das sind die, sagt man, die 10 Gebote im Islam, sagt man das. Man sagt manchmal, das sind die 10 Gebote im Islam, weil hier hat Allah auch 10 Empfehlungen uns mitgeteilt oder uns angeordnet, besser gesagt. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, dies hat er euch anbefohlen, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, also das hat er euch anbefohlen, auf dass ihr die Stufe der Gottesfürchtigkeit erlangt, التَّقْوَى, und damit ihr euch an das, indem ihr euch an das haltet, was Allah subhanahu wa ta'ala euch angeordnet hat, unser, der Gesandte Allahs, sallallahu alaihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alameen, وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.